vom Ruck und ich bin hart am Fighten. Doch mein Kopf ist gefickt wie der Gazastreifen. Bin es leid, jeden Tag die gleichen Sachen zu sehen, denn jeder Tag ist nur ein Hustle of Fame. Diese Ratten im Game müssen jetzt packen und gehen. Keiner meiner Leute kann diese Kacke verstehen. Für mich ist es Family, für euch nur ein Street Team. Doch meine Brüder sind da, nur keiner sieht sie. Glaub mir, Abi, ich weiß, dass deine Welt zusammenbricht. Doch glaub nicht, dass sie sich selbst zusammenfliegt. Es ist schwer, Bruder, wir sitzen im gleichen Boot. Leiden in Not und warten nur, dass die Scheiße uns holt. Keiner kann dir sagen, wo der Wind uns hinweht. Doch ich sehe Hoffnung, die in jedem Kind noch drin steht. Leider sind wir keine Kinder, wir sind Männer geworden. Und ich schwöre dir, Baba Wallah, ich ändere mich morgen. Ich hab mich hegen, ich bin ein Star. Ich bin ein Star. Auf jeden, ich fick dein Arsch. Ich bin ein Star. Ich hab mich hegen, ich bin ein Star. Ich bin ein Star. Auf jeden, ich fick dein Arsch. Affen, die behaupten, ich beiße, sind das laut und dann leise. Doch ich brauch keine Rhyme, du brauchst eine Zeile. Du bist ein Haufen von Scheiße, ich schreib einen Verse und schick dich auf eine Reise. Komm mit Gorillas in deine Stadt und missbrauch deine Kleine. Du kannst nur laufen und weinen, ich bin laufend am Schreiben. Immer noch auf beiden Beinen, ihr könnt euch zu tausend vereinen. Ich seh jetzt tausende Scheine, mache Business, doch das Leben ist da draußen das gleiche. Ich kann es auch nicht begreifen, meine Homies sind auch immer pleite. Trinken, rauchen und leiden, man kann das Glück nicht kaufen, nur greifen. Meine Klamotten sind aus reiner Seide, kauf meine Scheibe. Deine Freunde sind auch meine Feinde. Ich hab zwar nichts mit ihnen zu tun, doch sie sind auf deiner Seite. Vertrau keinem Zweiten, dieser Style raubt deine Zweifel. Ich kenn euch alle, doch kann überhaupt keinen leiden. Wo willst du hausen und bleiben? Der Mal gerätst du aus deinen Gleisen. Ich hab mich hegen, ich bin ein Star. Ich bin ein Star.